Hören Teil 3, Ansage 11. Hallo Theo, hier ist Eberhard. Wir wollen doch zusammen zur Hochzeitsfeier von Ulla und Heiko fahren. Ich möchte dich am Mittwoch gegen 10 Uhr abholen. Ist das in Ordnung? Bitte ruf möglichst schnell zurück und bestätige das.